Stell dir vor, es ist Krieg und keiner will es zugeben. Mit dieser Teilanleihe bei Bert Brecht ließe sich das augenblickliche Dilemma der deutschen Armee in Afghanistan treffend beschreiben. In diesem Land knallt es an allen Ecken und Enden. Allein die im Norden eingesetzte Bundeswehr hat schon 35 tote Soldaten in diesem Unruheherd zu beklagen. Im noch härter umkämpften Süden geht die Zahl der Toten auf beiden Seiten in die Tausende. Und das soll immer noch ein Stabilisierungseinsatz nach dem Motto Brunnen bohren, Häuser bauen, Polizisten schulen sein? Es ist ja geradezu lachhaft bis peinlich, mit welchen Verbalverkrampfungen etwa der Bundesverteidigungsminister und nicht nur er die zum klaren Kampfeinsatz mutierte Friedensmission deutscher Soldaten herunterzuspielen versucht. Franz Josef Jung sprach erst in dieser Woche von den drei getöteten deutschen Soldaten als von dem Einsatz für den Frieden Gefallenen. Verletzte sind Verwundete. Das ist die Sprache des Krieges. Aber offenbar kann nicht sein, was nicht sein darf. Denn ein Kampfeinsatz der Bundeswehr, wie etwa jetzt in Afghanistan, ist weder durch das Grundgesetz noch durch politische Mandate abgedeckt. Dabei wissen die Soldaten sehr genau, dass die angebliche Verteidigung unserer Freiheit am Hindukusch alles andere als ein Abenteuerurlaub ist. Vielmehr ist diese Spielart der einst von Kanzler Schröder gegenüber den USA ausgesprochenen uneingeschränkten Solidarität zu einem riskanten Politabenteuer geworden, das überdies von der Bevölkerung hierzulande zunehmend abgelehnt wird. Jüngst erst kam der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, der Sozialdemokrat Reinhold Robbe, mit der eindeutigen Botschaft zurück, in Afghanistan stünden blutjunge deutsche Soldaten ständig im Gefecht. Ein Soldat habe ihn mit den Worten verabschiedet: »Herr Wehrbeauftragter, wir befinden uns hier im Krieg.« Gewiss, dies ist kein Krieg im klassischen Sinn nach den Spielregeln der Genfer Konventionen. Hier kämpfen nicht Staaten gegeneinander, sondern Terroristen auf der einen Seite, die selbst den Heiligen Krieg ausgerufen haben. Es ist der sogenannte asymmetrische Krieg, aber nicht weniger gefährlich. Und zudem auch noch von Staaten wie etwa Pakistan als heimliche Helfer der Taliban gefördert. Bei der völkerrechtlichen Interpretation der Kampfhandlungen ist es insofern völlig irrelevant, ob Soldaten im Einsatz etwa auf Patrouille durch einen Unfall wie jetzt die drei deutschen Panzerfahrer ums Leben kommen oder durch feindliche Munition. Ganz davon abgesehen, dass ihnen die Wortklauberei um die Begrifflichkeit Krieg ohnehin nicht weiterhilft, sind sie Opfer einer mörderischen Auseinandersetzung, die eine fragwürdige Ausweitung der Kampfzone mit sich gebracht hat. Und dennoch sprechen hierzulande noch immer Politiker in diesem Zusammenhang von Hilfsmissionen deutscher Soldaten, die gewissermaßen als uniformierte Friedensbotschafter unterwegs sind. Genau das sind sie nämlich nicht. Man mag es drehen und wenden, wie man will. Auch die jetzt beschlossene Mission der AWACS-Aufklärer ist ein Instrument der Unterstützung kriegerischer Handlungen. Es soll an dieser Stelle keineswegs dem Bellizismus das Wort geredet werden. Doch es ist geradezu unerträglich, wenn nicht zuletzt auch aus innenpolitischen, wahlkampforientierten Gründen ein Krieg nicht als das bezeichnet wird, was er ist. Das wäre man nicht zuletzt jenen Männern und Frauen schuldig, die auf diese gefährliche Mission geschickt werden. Oder aber man zieht sich zurück und gibt damit endlich zu, was schon längst sich zu bewahrheiten scheint, nämlich dass die Mission Enduring Freedom zumindest in Afghanistan gescheitert ist. Denn der Terror der Taliban hat eher zu als abgenommen. Und diese Wahrheit gehört schließlich auch zur Ehrerweisung der Soldaten, die in Zinksärgen aus dieser Region in die Heimat zurückkehren. Auch wenn ein Brecht-Zitat wohl allen lieber wäre, das lautete: Stell dir vor, es ist Krieg und alle kommen wieder.